Il 10 aprile del 72 sono entrato a lavorare in miniera. Avevo i capelli lunghissimi. Come mi ha visto, il direttore mi ha detto: scusi, lì, cosa deve fare? Ho detto: voglio lavorare. Non ci avevo mai lavorato dentro la miniera. Mi ha detto: questo è il badile e questo è il paiuolo. Lavora. Am 10. April 1972 fing ich an, im Bergwerk zu arbeiten. Ich hatte sehr lange Haare. Als der Direktor mich sah, fragte er: Entschuldigung, was machst du denn hier? Ich sagte: Ich will arbeiten. Ich hatte noch nie in einem Bergwerk gearbeitet. Und er: Da ist eine Schaufel und da ein Eimer. An die Arbeit. La gabbia è arrivata a livello meno 150, sono sceso. Der Förderkorb kam nach oben, voll mit Kumpel, die gerade Pause hatten. Es war 7:30. Li ho guardati. Ich wollte unbedingt Geld verdienen, um mir ein Auto zu kaufen. Farmi soldi per comprarmi una macchina. Ich sah sie an und dachte: Diventerò anche io brutto come loro. Werde ich auch so hässlich wie die? Allora ho detto: No, non penso più. Nee, glaube ich nicht. Ich verdiene die Kohle fürs Auto und das war's. Nie mehr werde ich an diesen Ort zurückkehren. Sono tornato in questo posto. Aber dann kam ich 28 Jahre lang hierher. Quando si è giovane, si piace la macchina, le ragazze, gli amici, cioè vai al bar, ti siedi, era una cosa molto importante, no? Wenn du jung bist, magst du Autos, Mädchen, deine Freunde, gehst gerne in Bars. Das war alles ganz wichtig. Il Sotto Sopra, Untertage, Übertage. Aus dem Leben sardischer Bergmänner. Feature von Gianluca Stazzi und Giuseppe Casu. Adaptiert aus dem Italienischen von Karin Hutzler. Die Mohnblumen gibt es noch. Den Farn auch. Siehst du den dichten Farn da drüben? Bis Ende Juni blüht es hier. Das da ist Leindotter. Dort steht ein brauner Kräuterseitling. Der Vater von all diesen Austernpilzen. Der Babbo di tutti questi Pleurotus. La chiamo babbo, la miniera. Ich nenne das Bergwerk Papa. La chiamo padre perché ich nenne es Vater, weil es mir zu essen gab, weil es meinen Lebensunterhalt sicherte. Mi ha dato da mangiare, mi ha dato da vivere. Es hat mich das Leben gelehrt. Mi ha insegnato a vivere. Il babbo non ti coccola, il padre non ti coccola, ti pesta. Ein Vater verhetzt dich nicht, der verprügelt dich. Wenn du was falsch machst, haut er dir auf die Finger. Mit dem Bergwerk ist es genauso. Perché se non righi dritto, quella ti fa male. Auch politisch hat es mir viel beigebracht. Das Bergwerk hat mir alles gegeben, was ich brauchte. Deshalb nenne ich es Vater. Wer mir Brot gibt, den nenne ich Papa. Chi mi dà pane, lo chiamiamo babbo. Was für ein schönes Geräusch. Io quando sono entrato a lavorare lì, ho fatto il mestiere, cioè il lavoro che fanno tutti. La prima è la prova, ti lasciano due mesi a sgombro come repaiolo. Ich habe dort dieselbe Arbeit wie alle anderen gemacht. Am Anfang musst du dich bewähren. 2 Monate lassen sie dich das Gestein abräumen, mit Hacke und Eimer. Se rendi, se sei una persona che voglia lavorare, wenn du das packst, wenn du wirklich arbeiten willst, kriegst du einen Job im Bergwerk. Aber wenn du dich vor der Arbeit gedrückt hast, schmeißen sie dich raus. Non ti prendevano a lavorare. Io ho fatto i miei 2 mesi, come ero agile, sapevo che andavo in grotta e tutto quanto, facevo speleologia. Mi hanno messo a lavorare con gli uomini anziani, fornellisti. Ich habe meine 2 Monate gemacht, weil ich flink war. Sie wussten, dass ich in Höhlen stieg und sie erforschte. Teilten sie mich bei den älteren Männern ein. Ich arbeitete mit 2 Grubenbauern, die mir alles beigebracht haben. Vom Grund eines Stollens hast du einen Blindschacht nach oben zu einer höheren Ebene gegraben. Manchmal waren es 30 Meter, manchmal 50, ab und zu 60 Meter. Monatelang hast du da drin gearbeitet. Du bist ja nicht auf einer Straße, sondern in einem Drecksloch von 1,20 Meter auf 1,20 Meter. Von oben tropft Wasser. Wann ist Schluss mit dem Schlamm? Du bist völlig durchnässt von dem ganzen Zeug. Der Lärm war ohrenbetäubend. Du glaubst nicht, wie laut der Bohrhammer ist. Ich war jung, 23 Jahre alt. Ich war der jüngste und der letzte Grubenbauer. Den letzten Blindschacht von San Giovanni habe ich gemacht. Dann war das Bergwerk tot. Nicht, dass das Bergwerk am Ende ist, tut mir am meisten leid, sondern dass wir die letzten Bergmänner waren. Non ce ne saranno più. È quello che abbiamo imparato noi, che ci hanno insegnato. No, a chi lo segneremo? A nessuno. Morirà con noi. Danach uns kommt niemand mehr. Was wir gelernt haben, können wir nicht weitergeben. Unser Wissen stirbt mit uns. Das sind 2 Blindschächte. Uno. Wie die ich gemacht habe. E due. Quelle che facevo io. Questo è di passaggio. Das ist der Gang. Questo è di getto. Und das die Schurre. Passaggio del personale. Der Gang für die Arbeiter. Getto del materiale. Die Schurre fürs Material. Guardate per una fascina, ma sei più grande di questa misura. E questo è il fornello dove si scende, saliva, si scende. Und das ist der Schacht, durch den man ein- und ausgestiegen ist. Da ist noch Bleiglanz. Siehst du die Mineralien, die wir abgebaut haben? Das graue Zeug hier. Alles noch reichlich vorhanden. Und hier ist der Drache. Siehst du seinen Schatten? Das ist der Drache. Si sta smontando. Mit der Zeit fällt der Drache auseinander. Pian piano, pian piano. Ci vorrà ancora un bel po' di tempo, perché però pian piano si sta smontando. Questa è un'autopalla T2GH pistone orizzontale. Es ist ein Bagger mit horizontalen Kolben. Bergmänner fluchen. Sie verfluchen den Berg, das Wasser, den Bohrhammer, der blockiert. Einfach alles. Du verfluchst den Tag, an dem du zum ersten Mal ins Bergwerk eingefahren bist. Non c'è bosco in Galilea. Tutto verde su contorno. Non c'è usignolo dove ricantai, scete su bordello dessa macchina perfora. Non c'è neanche un usignolo. Im Stollen singt keine Nachtigall. Possa cantare, es gibt nur das Gekreisch des Bohrers, der alles übertönt. Che lei che copre tutto, non c'è niente. Neanche il cuore sente. Du hörst auch deinen Herzschlag nicht. Du spürst gar nichts, nur im ganzen Körper diese Vibration, die vom Bohrhammer ausgeht. Questa vibrazione in tutto il corpo, perché la perforatrice ti trasmette quello. In den ersten Tagen kam ich zum Hauptstollen mit großen Augen und sie sagten, hast du heute wieder mit dem Bohrer gekämpft? Klar, ich dachte, ich bin stark. Aber es war die Maschine, die stark war. Der Luftdruck im Bergwerk beträgt 7 bar. Das ist viel. Das Gestein ist hart. Du bist Spielball zwischen den 7 bar und dem Fels. Jeden Tag gab es 2 Sprengungen, jede mit 40 Detonationen, bis 1,5 Meter hoch. Du kannst dir vorstellen, wie es dem Magen nach der Arbeit ging. Man hat nicht mehr geschnallt, wo die Leber und die Milz waren. In dir war alles durcheinander. Diese Arbeit hat dich total kaputt gemacht. Und dann die eigenartigen Geräusche des Baggers, der sich manchmal wie ein gehetztes Tier anhörte, als sei es dir auf den Fersen. Die Schaufeln klangen wie ein schreiender Elefant, der gerade getötet wurde. Es war ein furchtbarer Krach. Der Lärm kam auch von weit her, weil der Fels die Geräusche nicht schluckt, sondern sie zurückwirft. Da, wenn man 2 solcher Drähte verband, gab es eine Explosion. Wir haben viele gewaltige Sprengungen in diesem Berg gemacht. Bis zum Ende 1996 setzten wir 20.000 Kilo Sprengstoff ein. Le botte che ha preso. Ogni perforatore 80-100 kg di esplosivo. 80 bis 100 kg Sprengstoff waren nötig, um den Stollen von 2 Metern auf 100 Meter zu vergrößern. Il vuoto era grande 6 metri, diventato 600. Aus einem Hohlraum von 6 Metern wurden 600 Meter. Perché abbiamo lasciato questi vuoti enormi, vuoti immensi, vuoti grandissimi. Warum diese riesigen Hohlräume? Weil die Mineralien abgebaut werden mussten. Creatore di vuoto, viaggiatore. Noi siamo stati dei grandi viaggiatori, no? Schöpfer leerer Räume. Reisende. Wir waren große Reisende. Wenn ich jetzt in die Grube gehe, fühlt es sich merkwürdig an. Es tut sehr weh. Solange ich die Kraft habe und mich jemand mitnimmt, will ich dorthin. Ich schaue mir an, was die Bergmänner alles gemacht haben. Sie haben an diesem Scheißort gespuckt. Das Leben, alles haben sie da drin ausgespuckt. Den Staub. Wie viele sind daran gestorben? Und sie sind immer noch da. Sie sind noch da drin. Ich spüre es. Wie könnte ich etwas nicht spüren, das ich mein Leben lang geliebt habe? Ich muss gehen. Ich fange mich an zu weinen. Sutta suge lude visumem como Va de lontana, Alles ist verwahrlost. Es gibt keine Straße mehr. Hanno chiuso anche la grotta, guarda, hanno murato anche la grotta, ma troppo vicino all'entrata. Qui c'è il binario. Hier war das Gleis der Grubenbahn. Quest'altra parte c'è la discarica. Da drüben, bei der Abbaumhalle, stand der Metallcontainer, wo wir immer gegessen haben. Si mangiava. E poi un ruscello. Und dann ein Bach. Molto bello e finito. Das alles gibt es nicht mehr. Sentire questo silenzio. Die Stille zu hören, questo deserto, diese Einöde ohne Menschen, das macht mich ein bisschen wehmütig. Un po' come di malinconia me la metti addosso, insomma. Prima era trafficato da camion. Früher waren hier überall Lastwagen, Maschinen, Arbeiter, Förderwagen. Insomma, c'era vita. Es war voller Leben. Ora è tutto finito. Das ist alles vorbei. Insomma, questo senso di fine, ecco. Voglio dire di morte, ma di fine, di una cosa. Ce l'ho. Ecco che qua si sentiva qui fuori. Qui c'era un compressore. Hier draußen hörten wir immer den Kompressor. A naftta. Der lief mit Diesel. Das Bergwerk zu beschreiben ist sehr schwierig. Von außen kann man es nicht. Per capire la miniera bisogna esserci dentro con i minatori che lavorano. Ed è praticamente indescrivibile perché bisognerebbe descrivere il vuoto. Es ist eigentlich nicht zu beschreiben, weil man die Leere beschreiben müsste. Il vuoto creato dal minatore. Die Hohlräume, die von den Arbeitern in den Berg getrieben wurden. C'è vuoto in miniera. Es gibt Leere in der Grube und Dunkelheit und den Bergmann. Essere minatore più che un lavoro, un mestiere, uno stato d'animo. Bergmann zu sein ist mehr als ein Beruf. Es ist eine seelische Verfassung, eine Lebensweise. Man geht in die Grube oder man weigert sich. La si rifiuta immediatamente und kehrt auf der Stelle um. E si scappa dalla miniera perché è un mondo assurdo. Oppure stranamente ci si innamora della miniera. Oder man verliebt sich seltsamerweise ins Bergwerk und ist stolz darauf, Bergmann zu sein. Dieser Stolz hat mit den vielen Gefahren zu tun, denen man ausgesetzt ist. Der Bergmann schafft es, diese Situationen zu meistern und dabei sich selbst zu besiegen. Das Ich hat keine Bedeutung. In der Grube gibt es nur das Wir. In einer Notlage braucht man den anderen. Raramente. Selten sagt ein Kumpel, dice, io. Ich. Noi. Sondern wir. Thank you. Ich habe im Bugero unterrichtet. Aber davor war ich Lehrer an anderen Orten, auch in Iglesias. Nachdem ich nach Bugero versetzt worden war, befand ich mich in einem Dorf, das ausschließlich vom Bergbau lebte. Deshalb waren alle Freunde, die ich als junger Mann hatte, Bergarbeiter. Sie warfen mir fast vor, also sie sagten ganz klar, dass mein Beruf keine richtige Arbeit wäre. I ragazzi stesso erano incomprensibili per me, né quei ragazzi probabilmente capivano me, così come i loro padri. Ich habe die Jungs nicht ganz verstanden und sie mich wohl auch nicht. Genauso wie ihre Väter. Mit der Zeit ist mir klar geworden, dass ich unter Tage muss, um mein Dorf Bugero und meine Freunde wirklich zu verstehen. Ich bin ins Bergwerk eingefahren, freiwillig, ohne mich zu zwingen. So wurde ich Bergmann, um eine neue Welt kennenzulernen. Perché avevo la sensazione di non essere completo. Denn ich hatte das Gefühl, dass mir etwas fehlt. Obwohl ich Lehrer war und also eine klare Aufgabe hatte, da kam es so vor, als sei das nicht mein einziger Job. Non fosse il mio compito unico. E nella vita probabilmente dovevo proprio fare questo. Wahrscheinlich musste ich genau das in meinem Leben machen. Nel buio. In die Dunkelheit gehen, unter die Erde, zu Männern, die ganz anders waren als ich. Aufgrund ihrer Geschichte, ihrer Kultur, ihrer Gefühle. Um ein tieferes Verständnis von Menschen zu bekommen. Nicht nur von Bergarbeitern, sondern von Menschen überhaupt. Zunächst wurde mir eine Stelle in der Verwaltung angeboten, die mich überhaupt nicht interessierte. Natürlich habe ich abgelehnt. Dann sagten sie, gut, dann wirst du Zeitnehmer. Ich sagte, einverstanden. Ich hatte keine Ahnung von diesem Beruf. Ich habe viel gelernt und bald verstanden, was für eine Arbeit das ist. Es ist ein schrecklicher Job. Der schlimmste Job, den ein Mensch machen kann. Di cronometrare, ma secondo dopo secondo però un altro uomo che lavora. Sekundengenau die Arbeit eines anderen Menschen zu stoppen. L'uomo era considerato una macchina che doveva andare sempre al massimo. Der Mensch wurde als Maschine gesehen, die immer Höchstleistung bringen musste. Per cui erano segnalati tempi di sosta che so per asciugarsi il sudore. Deshalb wurden Unterbrechungen erfasst, zum Beispiel, wenn sich jemand den Schweiß abwischte. O i tempi di sosta per allontanarsi e fare la pipì. Oder die Pinkelpause, einfach alles. Era disumanizzante. Das war unmenschlich. Un lavoro terribile per me. Für mich war es ein übler Job. Perché altri lo facevano. Con grande soddisfazione. Aber andere machten es sehr gerne. Sie haben nicht mal bemerkt, wie sie die Leute frustrierten, die dieser Diktatur der Zeit, der Stoppuhr, unterworfen waren. Sopraffazione del tempo, del cronometro, cronometro, cronometro, secondo dopo secondo. A me questa cosa non m'era andata giù proprio. una volta che ho conosciuto davvero il lavoro al quale ero stato chiamato e che cosa volevano i superiori da me. Das war für mich kaum hinnehmbar, als ich begriffen habe, was meine Vorgesetzten von mir wollten. Der Akkordlohn, der bezahlt wurde, als ich in Bucero war, entsprach dem Bedeau-System. Das ist eine wissenschaftliche Methode, um den Lohn exakt zu berechnen. Die Arbeitsstunden waren in Sekunden unterteilt. Wenn für eine bestimmte Arbeit 4 Sekunden vorgesehen waren, wurden diese 4 Sekunden gemessen und erfasst. Ich habe schnell kapiert, dass nur wenige das Bedeau-System kannten. Vorgesetzte und Geschäftsführer des Bergwerks eingeschlossen. Capi servizio, compresi direttori di miniera. E quindi ho potuto governare un po'. Deshalb konnte ich ein bisschen was drehen, damit meine Arbeit nicht ganz so brutal war. Così brutale. Nella zona ormai la crisi industriale non sta risparmiando nessuno. L'annunciata chiusura delle miniere metallifere è soltanto la punta dell'iceberg. A Portovesme le fabbriche dell'alluminio sono a un passo dal fallimento, mentre il progetto carbone stenta a decollare. La richiesta generale è quella dell'avvio di un programma per la creazione di un nuovo modello di sviluppo, del quale dovranno farsi carico governo e regione. In dieser Region hat die Krise der Industrie keinen verschont. Die angekündigte Schließung von Erzminen war nur die Spitze des Eisbergs. In Portovesme stehen die Aluminiumfabriken kurz vor dem Konkurs. Das Gebot der Stunde ist ein neues Entwicklungsprogramm, für das Regierung und Landkreis aufkommen müssen. Sie informierten uns über Kurzarbeit. Della Castigrazione. Giustamente ci siamo ribellati. Cosa dovevamo fare? Dovevamo accettare la loro proposta. L'abbiamo accettata, assolutamente. Zu Recht haben wir dagegen protestiert. Abbiamo deciso come operai. Wir Arbeiter haben zusammen beschlossen, das Bergwerk zu besetzen. Un'assemblea di fare occupare la miniera. Lunedì mattina siamo arrivati in miniera. Am Montagmorgen kamen wir zum Bergwerk. Wir zogen uns um. La macchina con und als der Wagen mit dem Sprengstoff reinfuhr, haben wir ihn uns gegriffen. L'abbiamo sequestrato, abbiamo chiuso la galleria. Wir machten den Stollen dicht und die Besetzung begann. Abbiamo bloccato tutto, non si entrava e non si usciva più. Il sorvegliante. Der Steiger kam zu uns runter. Als er zurück wollte, war alles verriegelt. Ah, ci arrestano. Sie sperren uns hier ein. Er fing an zu heulen. Ihr habt den Sprengstoff. No, abbiamo. Nein, nicht wir haben. Du bist genauso verantwortlich. Tutti siamo colpevoli. Wir sitzen alle im selben Boot. Arbeiter, Bosse, Direktoren. Tutti siamo colpevoli. Perché la castigrazione anche per voi, non è solo per noi. Denn die Kurzarbeit betrifft euch auch. Nicht nur uns. Die Situation in den Bergwerken von Iglesiente ist enorm explosiv. Die Arbeiter fühlen sich von den Managern der Bergbaubetriebe betrogen. Sie halten die Schächte weiter besetzt, bis es ein ernst gemeintes Abkommen gibt. Sie sind im Besitz von ca. 3000 Kilo Sprengstoff. Es war kein normaler Streik, wie so viele andere in der damaligen Zeit. Es war eine Revolte. Auf einmal war das San Giovanni-Bergwerk versperrt. Improvvisamente si chiusero a San Giovanni Miniera all'interno. Drinnen waren 30 Bergmänner mit Sprengstoff. 30 minatori con l'esplosivo dentro la miniera. Das sind Bilder vom San Giovanni Bergwerk, wo in der Nacht 3 große Sprengsätze explodiert sind und die ganze Stadt geweckt haben. Zurzeit sind zahlreiche Polizeikräfte vor Ort. Die Bergmänner sind im Besitz von Dynamit. Es ist ein verzweifelter Protest. Sie fordern, nicht entlassen zu werden. Sie wollen weiter arbeiten, weil sonst 250 Familien der Albtraum der Arbeitslosigkeit drohen. Wir schalten jetzt rüber zum Bergwerk. Am Anfang der Besetzung waren alle dagegen. Die anderen Bergwerke, die Gewerkschaften, alle waren gegen uns. Eine Weile ging das so, ein paar Tage, eine Woche. Dann hat sich die Sache langsam rumgesprochen. In Iglesias, in ganz Sardinien, in Italien, in Europa. Wir bekamen Anrufe aus Spanien, der Schweiz, aus Deutschland und Österreich. Sie wollten wissen, warum wir streiken, warum wir bewaffnet sind. Warum wir so stark sind. Un sciopero così non aveva mai fatto nessuno. Mai. Nel mondo. Ein Streik wie diesen hatte es noch nie zuvor gegeben. Auf der ganzen Welt nicht. I sindacati stessi erano lontani da noi. Selbst die Gewerkschaften ließen uns im Stich. Viele Leute versuchten, uns zur Aufgabe zu bewegen. Während sie bei uns waren, diskutierten sie mit uns. Aber draußen erzählten sie Lügen. Al di fuori andavano ripetendo cose che non erano giuste, che erano menzogne. Sie sagten immer, dass sie uns nicht klar machten, wie unrentabel das Bergwerk war, dass wir es um jeden Preis offen halten wollten. Aber wir wollten gar nicht, dass die Bergwerke in Betrieb blieben, denn unser Leben war schon sehr hart. Wir wären froh gewesen, wenn wir unseren Kindern ein so schweres Leben hätten ersparen können. Però volevamo anche lavoro per i nostri figli. Aber wir wollten auch Arbeit für unsere Kinder. Deshalb sagten wir, schließt die Bergwerke. Aber es müssen andere Betriebe angesiedelt werden, die Arbeitsplätze schaffen. Sonst verödet das Revier. 20 giorni dentro il pozzo di San Giovanni Miniera nell'Iglesiente. Seit 20 Tagen verbarrikadieren sich die Bergmänner im San Giovanni Bergwerk und halten ihren Protest in einer beispiellosen Aktion aufrecht, die ganze Region aufwühlt. Noi comunque vada, siamo determinati e decisi a continuare la lotta. Egal was passiert. Wir sind entschlossen, unseren Kampf fortzuführen, weil sie über unsere Köpfe hinweg handeln. Für die zählen wir nicht. Wir sind nur Nummern. Wer also über uns entscheidet, sollte vorsichtig sein und sich das gut überlegen. Con l'esplosivo si era minato l'ingresso principale della miniera. Der Haupteingang in den Stollen war mit Sprengstoff verkabelt. Fu uno sciopero durissimo. Es war ein knallharter Streik. Insomma, eravamo in rivolta, io non lo so. Wir revoltiert. Und ich weiß nicht, ob wir manchmal die Grenzen der Legalität überschritten haben. Della legalità, certo è. Sicher ist, dass mehr als einmal eine Explosion in der Stadt zu hören war. Si era sentita attorno alla città. Non ti potevi muovere, che eri sempre appresso questi personaggi strani, no? Carabinieri, Digos, ogni cazzo di gente appresso. Li vedevi mezzo a noi. Carabinieri, Spezialeinsatzkräfte. Jeder Scheißtyp war dir auf den Fersen. Jeden Tag sagten sie, gebt uns den Sprengstoff, euer Kampf geht trotzdem weiter. Aber wir blieben hart, denn der Sprengstoff war unser größtes Druckmittel. Ich muss da runter. Ich will sehen, ob die so viel Sprengstoff haben, wie auf der Liste steht. Herr Tarozzi, ein Beamter des Bezirks, begleitet mich. Nein, da kommt man nicht rein. Eravamo circondati da non so quante forze di polizia. Wir waren umstellt von ich weiß nicht wie viel Polizei. Sie haben uns eingekesselt. E temevamo. Wir hatten Angst, dass sie uns mit Gewalt da rausholen. Che tentassero di farci venir fuori a forza. Ancora oggi posso dire in tutta tranquillità. Heute kann ich ganz gelassen sagen, che non ci sarebbero riusciti, dass ihnen das nicht gelungen wäre. Perché i reparti operativi speciali, weil wir die Spezialkräfte im Bergwerk waren. Eravamo noi. E ci saremmo ben difesi. Und wir hätten uns gut gewehrt. A un certo momento, io credo l'avessero capito le autorità. Ich glaube, die Obrigkeit hat verstanden. Das ist der Stollen, wo sich die Bergarbeiter verbarrikadiert haben. Wir sind gemein geworden, weil wir rasend vor Wut waren. Wir wurden arrogant, bekamen schlechte Manieren. Wir veränderten uns. Wir sprachen mit keinem mehr. Wenn ich einen Reporter mit Kamera sah, bin ich mit einem Knüppel hinter ihm her. Wir waren über diese Situation nicht glücklich. Noi ci abbiamo sempre tenuto il nostro lavoro. Unsere Arbeit war uns immer wichtig. Wir hingen unglaublich an ihr und wollten sie verteidigen. Besetzungen sind schmerzhaft. Wir haben gewartet. Wir waren Erwachsene, die nichts wert waren. Unnütz, auf sich gestellt, um nachzudenken. Aber nicht im guten Sinn, sondern im schlechten Sinn. Wir dachten immer daran, uns verteidigen zu müssen. Unsere Kinder, unsere Familie, das ganze Revier. Lo ricordiamo velocemente per i nostri ascoltatori, revoca per il momento della cassa integrazione per 299 lavoratori, sospensione del piano di smantellamento, ripresa della trattativa allargata a 4 con l'intervento anche della Comunità Europea e del Ministero dell'Industria. Wir halten für unsere Zuhörer schnell fest. Das Kurzarbeitergeld für 299 Arbeiter ist vorerst zurückgenommen. Aussetzung des Stilllegungsplans. Wiederaufnahme von Verhandlungen, erweitert auf 4 Teilnehmer einschließlich der Europäischen Gemeinschaft und des Ministeriums für Industrie. Wie geht es Ihnen? Was soll ich dazu sagen? Mir geht es nicht so gut. Ich freue mich, dass wir erreicht haben, was wir wollten. Auch für unsere Kinder, für alle. Wir haben gekämpft. Unsere Väter haben für uns gekämpft und wir für unsere Kinder. Dank der Kumpel, aber auch dank des Sprengstoffs führte diese große Aktion zu diesem tollen Ergebnis. Klar, ohne den Sprengstoff wäre unsere Stimme nicht gehört worden. Der Kampf wäre verloren gewesen, bevor er überhaupt angefangen hätte. Haben Sie schon mal bei so einer Aktion mitgemacht? Ne aveva fatte altre prima di occupazione. Altra, ma mai con questa decisione. Ja, aber an keiner mit solchem Ausgang. Wir wussten, dass wir siegen. Wir haben gelitten und Risiken auf uns genommen. Wir konnten nur gewinnen. Nur sehr besondere Menschen wie diese Bergmänner konnten den Kampf gewinnen. Die Solidarität, die Sie erfahren haben, gab es früher nicht. War diese Besetzung außergewöhnlich? Klar. Im ganzen Revier stand man hinter uns. Come è stato tutto il territorio. Vorrei aggiungere anche questo. Non ci siamo battuti soltanto per noi. Noi ci siamo battuti per tutto il territorio, per il Sulcis Iglesiente, che merita altra sorte. Wir haben nicht nur für uns gekämpft, sondern für das ganze Revier, für Sulcis Iglesiente. Dass ein anderes Schicksal verdient. Le miniere verranno chiuse prima o poi, questo lo sapete. Werden die Bergwerke über kurz oder lang geschlossen? Wissen Sie das? Prima dovranno reindustrializzare tutto il Sulcis Iglesiente, altrimenti non permetteremo mai che le miniere si chiuda. Erstmal müssen sie in Sulcis Iglesiente wieder Industrie ansiedeln, sonst werden wir die Schließung der Bergwerke nie zulassen. È mia convinzione che l'uomo completo è l'uomo che lotta a difesa della sua dignità. Es ist meine Überzeugung, dass der Mensch erst dann ein Mensch ist, wenn er für seine Würde kämpft. Noi in tutti quei giorni questo abbiamo. Das haben wir in jenen Tagen gemacht. Abbiamo difeso la dignità nostra. Wir verteidigten unsere Würde, die Würde unserer Kinder, die Würde des ganzen Reviers. E poi, oggi. Le miniere sono chiuse. Heute sind die Bergwerke stillgelegt. Attività nuove praticamente non sono. Aber es gibt so gut wie keine neuen Betriebe. Fatte. E mentre dicevano allora. Damals sagten sie, die Stilllegung der defizitären Bergwerke wäre ein Allheilmittel für die Region. Sarebbe stato il toccasana per il territorio, qualcuno diceva addirittura per la Sardegna. Manche meinten sogar für ganz Sardinien, weil so Kapital in neue Arbeitsplätze investiert werden könnte. Essere invece capitale investito per nuovi lavori. Il risultato è questo che abbiamo oggi. Una lenta desertificazione. Das Ergebnis ist heute eine schleichende Verödung. Ha vinto l'ultima battaglia. Il padrone, che fosse stato, die letzte Schlacht hat der Besitzer der Bergwerke gewonnen. Ma noi abbiamo vinto. Aber wir haben Tag für Tag gewonnen. Ogni giorno di sciopero è stata una vittoria nostra. Jeder Tag des Streiks war ein Sieg für uns. Io sono uscito in lotta. Ich hatte das große Glück, direkt aus dem Kampf in den Ruhestand zu gehen. Di uscire in lotta. Di andarmene in pensione in lotta. Avevamo. Wir hatten einen Warnruf. Una parola d'ordine. Ed era. Abruja. Abruja. Das ist sardisch. Und heißt, es brennt. Si doveva far esplodere la mina. Wenn wir den Stollen in die Luft gejagt hätten, hätten wir Abruja gerufen. Appunto, Abruja. Jetzt ist da nichts mehr. Schau dich um. Nichts als Ödnis, eingestürzte Häuser, verrostetes Eisen, Lappen, Reifen von Maschinen und Fahrzeugen, Getriebe, die nicht mehr funktionieren, eingetrocknete Schmiere und Öl. Alles tot. Wenn etwas stirbt, kann man es ja nicht wieder zum Leben erwecken. Ritornare alla vita è difficile. Difficile, io mi vergogno un pochettino perché. Ich schäme mich ein bisschen, weil ich einer von denen war, die zur Stilllegung des Bergwerks beigetragen haben. Sono di quelli lì che la portano. Non sono stato capace a farla stare viva la mia. Ich war nicht imstande, es am Leben zu halten. Mi vergogno di questo qua. Ero stato capace, il territorio, io dico io. Però il territorio. Uns allen ist es nicht gelungen. Alle hier im Revier haben es sterben lassen. Sie haben uns in die Armut getrieben, weil sie einem 48-Jährigen sagten, ab heute bist du in Rente. Sie legten die Bergwerke still. Sie ließen das Revier sterben und sie ließen auch uns sterben. Denn was unsere Väter uns beigebracht hatten, konnten wir unseren Kindern nicht beibringen. Bisogna parlarne, bisogna ricordare per non dimenticare, no? Quello è importante. Wir müssen darüber sprechen. Wir müssen daran erinnern, um es nicht zu vergessen. Das ist wichtig. Il Sotto Sopra, Untertage, Übertage. Aus dem Leben sardischer Bergmänner. Feature von Gianluca Stazzi und Giuseppe Casu. Adaptiert aus dem Italienischen von Karin Hutzler. Es sprachen Hansa Cipionka, Werner Rehm, Stefan Kreisig, Joachim Schönfeld, Inka Löwendorf. Ton Alexander Brennecke, Regieassistenz Johanna Tirntal, Regie Karin Hutzler. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2019.